Kundgabe 5324. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.02.1952. Brutaler Glaubenskampf. Stählen des Glaubens. Dass ihr euch stählet für den letzten Glaubenskampf, ist dringend nötig, denn es werden an euch Anforderungen gestellt, denen ihr ohne festen, unerschütterlichen Glauben nicht nachkommen könnet. Unüberwindlich wird euch manches erscheinen, so ihr meine Kraft, die Kraft des Glaubens, nicht in Anspruch nehmet. Denn fast unmenschlich geht der Feind eurer Seelen gegen euch vor, und er bedienet sich derer, die auf Erden Macht besitzen, dabei voller List und Tücke sind und die allen den Kampf ansagen, die noch gläubig sind. Es wird ein so offenes Vorgehen der satanischen Macht sein, dass ihr klar erkennet, welche Stunde geschlagen hat, dass ihr wisset, dass es die letzte Phase der Endzeit ist und dass es nur noch kurze Zeit wäret, bis ihr erlöst werdet von dieser Macht, die euch jedoch nicht schaden kann, wenn ihr einen festen Glauben euer eigen nennen könnet. Das Vorgehen des Feindes richtet sich so offensichtlich gegen mich selbst, dass ihr daran schon erkennet, dass er seine Machtbefugnis überschreitet. Und ich habe euch gesagt, dass dann das Ende nahe ist. Denn der Mensch ist auf Erden, um sich zu entscheiden zwischen zwei Mächten und muss daher auch um beide Mächte wissen. So wie aber eine Macht das Wissen um die zweite Macht unterbindet, überschreitet sie ihr Recht, und das nicht ungestraft. Ist nun der Glaubenskampf entbrannt, dann wird es durch die Art klar ersichtlich sein, welche Macht am Werk ist. Und diese Zeit muss erst kommen, weil ich nicht eher eingreife, als nötig ist, um noch den Seelen Gelegenheit zu geben zur Willens- und Glaubenswandlung, die durch das Vorgehen der satanischen Macht stutzig werden und sich auf sich selbst besinnen. Die Menschen müssen hart angefasst werden, denn sie hören nicht auf die Stimme des Vaters, der liebevoll zu ihnen spricht. Die Stimme des Satans aber kann noch eine Wirkung haben auf einzelne Seelen und ihre Umkehr zu mir veranlassen. Doch nur dann, wenn der Mensch noch einen Funken Glauben in sich hat, an einen Gott, und er sich diesem Gott eher überlassen will als dem, dessen Schlechtigkeit er nun erkennt. Die Glaubensstärke der meinen wird ihn nachdenklich werden lassen, die trotz größter Bedrängnis mich nicht aufgeben und umso mehr meinen Namen bekennen, je mehr sie bedroht werden. Ihr müsstet euch stählen zum letzten Glaubenskampf um eurer selbst, aber auch um eurer Mitmenschen willen, denen euer Glaube auch verhelfen kann, zur Gläubigkeit an einen Gott, der helfen kann und helfen will und auch helfen wird, so die Not unerträglich geworden ist und der Satan sein Werk vollbracht hat, so die meinen mit dem Tode bedroht werden und nur ich ihnen Hilfe bringen kann. Dann werde ich kommen und die meinen holen. Ich werde ihre Not und Bedrängnis beenden, aber auch zugleich alles, was wider mich ist, richten am letzten Tage dieser Erde. Dann wird Jubel und Lobpreisen sein bei den meinen und das Entsetzen des Todes bei den anderen. Dann ist der Tag gekommen, von dem geschrieben steht, dass ich richten werde die Lebendigen und die Toten, die Gläubigen und die Ungläubigen, denn mein Wort erfüllet sich, weil es die Wahrheit ist. Amen.